Hallo, hier ist Stefanie von Perlgold und ihr hört Radio Marabu. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Radio Marabu. Gleichschritt. Globale Veränderungen und gesellschaftliche Krisen, menschliche Tragödien und die Rücksichtslosigkeit im Umgang mit unserem fragilen Planeten sind Anlass genug, einen Song darüber zu schreiben. Nicht nur, um zu polarisieren, sondern auch aufmerksam zu machen auf potenziell fatale Konformitäten. Das Musikvideo dazu spricht für sich. Die Botschaft, die darin vermittelt wird, ist eine klare Herzensangelegenheit. Es wird expandiert, globalisiert, grenzenlos strukturiert. Alles so schnell, was passiert, wird jedem von uns aufdiktiert. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten, marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten, marschieren im Gleichschritt der neuen Zivilisation. Es wird regiert und zentriert, generalisiert, prinzipiell diskutiert, rigoros konkurriert und profitiert, humangenetisch durchsortiert. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten, marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten, marschieren im Gleichschritt der neuen Zivilisation. Dogmatisiert, minimiert, maximiert. Es wird fingiert, irritiert und inszeniert, wie als Spielfiguren integriert. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten, marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten, marschieren im Gleichschritt der neuen Zivilisation. In dieser Welt, in der so vieles nicht mehr zählt, wird mit Ellenbogen dirigiert. Es wird ungeniert, korrumpiert und ewige Stärke demonstriert. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten, marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten, marschieren im Gleichschritt der neuen Zivilisation. Der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten. Wir marschieren im Gleichschritt. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten. Marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten. Wir marschieren im Gleichschritt. Wir marschieren im Gleichschritt der Fastfood-Ketten. Marschieren im Gleichschritt der Kommunikation. Wir marschieren im Gleichschritt der Machtspielwelten. Marschieren im Gleichschritt der neuen Zivilisation. Paradies. Ein Abreißkalender, zwei Zitate. Essenzen für diesen Song. Während wir alle von einer Insel in der Südsee träumen, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Von Ernest Dichter, ein österreichisch-amerikanischer Psychologe. Und wenn der Wunsch nach Glück ausreichte, um es herbeizuführen, gäbe es kein Leiden. Denn niemand sucht das Leid, sagte einmal das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, der Dalai Lama. Im Angesicht weltweiter dramatischer Entwicklungen stellt sich die Frage nach dem Paradies auf Erden, für das die Menschheit verantwortlich ist, mehr denn je. Wo ist der Ort, an dem kein Kind mehr weint, wo die Sonne für uns ein bisschen heller scheint, dort wo man nicht im Regen steht, weil die Hoffnung am das Paradies? Das Paradies. Das Paradies. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Paradies. Das Land, in dem das Herz regiert, dort wo man keinen Schmerz mehr spürt, wo man Hass und Kälte gar nicht kennt, weil das Feuer der Liebe in den Herzen brennt. Wo ist das Paradies? Das Paradies. Das Paradies. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Paradies. Das Paradies. Wo ist das Meer weit und leer und wo ganz bestimmt kein Traum wie Sand durch unsere Finger rinnt, dort wo man mich, wo man nicht ertrinken kann, am Ufer der Sehnsucht fühlt sich alles besser an. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Paradies. Das Paradies. Wo ist das Paradies? Das Paradies. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Paradies, Paradies. Wo ist das Paradies? Das Paradies. Das Paradies. Wo ist das Paradies? Wo ist das Paradies? Jump. Ein mehrjähriges Single-Leben inklusive Übung in Geduld ist schon eine Herausforderung. Nicht aufgeben, aktiv statt passiv sein. Wenn es um etwas Wichtiges geht, wird die Hoffnung zur sinnerfüllenden Suche. Wenn dann plötzlich die richtige erscheint, dann ist das wie ein Wunder, das man erst einmal realisieren muss. Abgesehen davon sind fast alle besungenen Orte tatsächlich bereistbar. Ich muss hier raus, hab ich mir geschworen. Zum Single-Dasein bin ich nicht geboren. Zu viele Jahre schon war ich ungebunden. Doch die Karte mit dem Schatz hätte ich gern gefunden. Die richtige zu kriegen ist so ein Problem. Wann verliebt man sich und wie und wo und wen? Also auf und davon mit dem Heißluftballon. Come on, guy, raus aus dem Kokon. Für den Bungee-Jump in zweisame Leben. Diesen Bungee-Jump kannst du einmal geben. Now or never, jetzt oder nie. Fantasy or Reality, für diesen Bungee-Jump in diesem Leben würde ich alles geben. Together forever, now or never. To be clever. Im Hafen von Jakarta in Tennessee, Trinidad, Tasmanien, Lipari, Oman, Taiwan und Rajasthan, in der Wüste von Jordanien und in Bhutan, auch in Singapur, Marokko, Costa Rica, Kanada, auf den Inseln von Hawaii und in Antarktika, in Sydney, Rio, Vegas und in Shanghai, Mauritius, Seychellen, Northern Lights, such ich den Bungee-Jump, ein zweisame Leben. Diesen Bungee-Jump kannst du einmal geben, now or never, jetzt oder nie. Fantasy or Reality, für diesen Bungee-Jump in diesem Leben würde ich alles geben. Together forever, now or never. To be clever. Tansania, London an der Themse, steh ich im Pazifik an der Datumsgrenze. Steh auf, du hast geträumt. Was für ein Bungee-Jump. I marry you today auf dem Standesamt. Das ist der Bungee-Jump. In zwei Sonne leben, diesen Bungee-Jump kannst nur einmal geben. Now or never, jetzt oder nie. Fantasy or reality für diesen Bungee-Jump in diesem Leben. Da hab ich alles gegeben, together forever, now or never, jetzt oder nie, to be free. Das ist der Bungee-Jump, in zwei Sonne leben, diesen Bungee-Jump kannst nur einmal geben. Now or never, jetzt oder nie, Fantasy or reality, für diesen Bungee-Jump, in diesem Leben, haben wir alles gegeben, together forever, now or never, jetzt oder nie, to be free. Bungee-Jump, jump, Bungee jump jump, bungee jump, bungee jump jump, bungee jump, bungee jump jump, bungee jump jump, bungee jump jump, bungee jump. Bungee jump. Wunderland. Wenn Träume fliegen lernen, ist ein zauberhafter Film aus dem Jahr 2004 über die Entstehung des Buchklassikers Peter Pan. Die Geschichte zeigt, wie groß die Macht der Träume sein kann und dass der Glaube an sie imstande ist, Berge zu versetzen. Nur im Buch und im Film? Warum nicht auch im wahren Leben? Wenn Stunden Schatten werfen, du liegst schlaflos wach, Sekunden endlos nerven. In deiner Nacht, dann halt die Uhr an, denk an uns und stell dir vor, ich bin bei dir und ich sag dir leis ins Ohr. Wir sind wie Peter Pan und Alice im Wunderland. Wir haben unser Leben selber in der Hand, sind Feuer, Regen, Tropfen, Asche und Glut. Wir sind unzertrennlich wie Ebbe und Flut. Wie Ebbe und Flut. Wenn das Eis, auf dem du stehst, ziemlich dünn ist und du drehst dich nur noch im Kreis, weil du nicht weiter weißt, dann denk immer daran, wir schaffen das zusammen, dass nichts, nichts, was uns trennen kann. Wir sind wie Peter Pan und Alice im Wunderland. Wir haben unser Leben selber in der Hand, sind Feuer, Regen, Tropfen, Asche und Glut. Wir sind unzertrennlich wie Ebbe und Flut. Wir sind wie Peter Pan und Alice im Wunderland. Wir haben unser Leben selber in der Hand, sind Feuer, Regen, Tropfen, Asche und Glut. Wir sind unzertrennlich wie Ebbe und Flut. Wie Ebbe und Flut. Alles okay. Massenhafter Konsum, nicht nur in der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie, übersättigt und ermüdet. Also eingefahrene Gleise verlassen, Weichen neu stellen und dem Zug des Lebens mal andere Richtungen vorgeben. Alles okay meint, auszubrechen aus dem Alltäglichen und heute so zu leben, dass man sich morgen gern an gestern erinnert. Wir gehen von einer Megaparty zur anderen wie blöde, doch all diese Partys sind irgendwie öde. Ich bin sauer, du bist schlauer und fängst an zu lachen. Du sagst, lass uns was Verrücktes machen. Langeweile vergiss es, das Besondere, ich vermiss es. Jetzt wird durchgestartet, nicht mehr länger gewartet. Es ist soweit, wir hauen ab, wir geben Gas, bloß weg von hier. Was wir brauchen ist Spaß. Alles okay, alles klar, alles okay, na na na. Alles okay, alles klar, alles okay. Ich kenne einen Trick, der macht uns unsichtbar. Wir beamen uns weg, vielleicht nach Panama. Wir fliegen im Ballon zum Mann im Mond oder irgendwohin, wo keiner mehr wohnt. Ein Candlelight-Dinner am Südpol im Schnee oder mitten in Manhattan in Luxusbetten. Wir surfen über alle sieben Meere und feiern auf Hawaii wie Millionäre. Alles okay, alles klar, das was wir wollen, machen wir wahr. Alles okay, alles klar, alles okay, na na na. Alles okay, alles klar, das kriegen wir hin, das machen wir wahr. Alles okay, alles klar, alles okay. Wenn man ein Lyrikbuch auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht hat, dann liegt es nahe, auch mal ein Gedicht in leicht abgewandelter Form zu vertonen. Der Song beschreibt Werte, die auf ihre ganz eigene Art bereichern. Auf mich zählt, der Freund, der zu mir hält, ein mit dir gepflanzter Baum, der erfüllte Lebenstraum. Diesen Reichtum auf der Welt kauf ich nicht mit Geld, den lebe ich mit dir und brauch nicht viel dafür. Gesicht und wünscht sich eigentlich dass es liebt und nicht zerbricht. Thank you.